Johann Wolfgang von Goethe. Prometheus. Decke deinen Himmel, Zeus. Mit Wolkendunst. Und übe, Knaben gleich, der Disteln köpft, an Eichenlich und Bergeswehen. Muss mir meine Erde doch lassen stehen, und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich benannt. Ich kenne nichts Ärmers unter der Sonne als euch Götter. Ihr nähret Kümmer von Opfersteuern und Gebetshaufen eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Tode. Da ich ein Kind war, nicht wusst, wo aus, wo ein, kehrte mein verwirrtes Aug zur Sonne, als wenn drüber wär ein Ohr zu hören meine Klage. Ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder der Titanen Überhut? Wer rettete vom Tode mich von Sklaverei? Hast du's nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz? Blühtest jung und gut, betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Knaben morgen Blütenträume reiften? Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bild, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten.